Worte, grüne Scheine, lila Scheide. Das ist Neife für mich. Ich bin am Boden, ihr am Beine. Guck, meine Waffe bin ich. Putte dir die Garn in den Mund. Die Garn in den Mund. Ich putte dir die Garn in den Mund. Die Garn in den Mund. Ich putte dir die Garn in den Mund. Die Garn in den Mund. Ich putte dir die Garn in den Mund. Ich putte dir die Girne in den Drecksmaul. Butterbitches, mein kommen rein im Crackhouse. Und ich schmuck ein Ziel vor dem Laufwerk. Sitze auf der Couch mit dem Money, kaum das rauf jetzt. Kaum das rauf und runter und rauf und dann back. Ficke deine Mutter, sie liegt auf meinem Bett. Keiner kann bezeugen, wo ich war gestern Nacht. Außer deine Freundin, denn ich war in der Sun. Du warst gestern Abend mit nem Homo beschäftigt. Cops haben mich nur für Promo verdächtig. Doch ich bleibe clean. Ich bin so wie Teflon. Anklagen prallen vor mir ab. Backboard. Und ich hole Rebound. Call me Parmesan. Und mein Drink ist nieder. Sacramento Kings Cap. Und ich bin der King jetzt. Warum machst du Incest? Bitches sing die Chain around my neck. Und sind impressed. Ich putte dir die Garn in den Mund. Die Garn in den Mund.